Okay. Da ist Madita. Bin fast 4. Ich rauche nicht. Trink kein Bier. Mehr Bier. Vegan bin ich auch. Tiere kommen nicht in meinen Bauch. Amelie, so heißt meine Schwester. Jeder Tag ist für uns ein Test. Ja. Mikrofontester. 1, 2, 3. Ayo, seid ihr dabei? Mein Affe Bernie ist auch am Bad. Er gebleibt nicht auch jeder Fall. Ich erzähle ihm vom Kinderladen. Nicht nur an Wintertag. Maddie MC, ich liebe Reim. Hebt ihr Hände, wenn ihr wisst, was ich mein. Wenn ja, macht bitte mal Lärm. In den und den Krach hab ich gern. Und Maddie, jetzt sind wir da. Das dickste Team, Maddie, stimmt das? Ja. Leute, ihr habt's gehört, macht bitte mal Lärm. Ich bin Bernie MC und ich spitte so gern. Bernie, ich auch. Das ist Next Level Hip Hop. Maddie am Mic, yeah, dieser Shit Rock. Yeah, dieser Shit Rock. Yeah, dieser Shit Rock. Ja, hier kommt ein cooler Typ, mein Name Bernie MC. Bin Maddies Kuscheltier, oh wie gern hab ich sie. So herrlich wie nie zuvor, mein Leben bei ihr. Sie kann kuscheln, mich drücken und reden mit mir. Ich genieße das, ja. Bin nur ein Affe aus Stoff. Doch verwandel mich, wenn ich mal rappe zu Gott. Yo Digga, ich spitte schon mein Leben lang. Alle die mich rappen sehen, sagen nee, krank. Auch ich hab Hobbys, Politik und Soziologie. Und Musik, das hier ist eine Ode an sie. Ich step ans Mic und heb meine Faust. Meine Brüder und Schwestern, Leute, seht doch mal raus, was in der Welt geschieht mit dem Regenwald. Du sagst ein großes Feuer, mir ist eh zu kalt. Brandrodung für euer Fleisch, wir sagen nein. Es kommt nur Soja und Salat in meinen Magen rein. Bernie und Maddie, jetzt sind wir da. Das dickste Team, Maddie, stimmt das? Ja. Leute, ihr habt's gehört, macht bitte mal Lärm. Ich bin Bernie MC und ich spitte so gern. Bernie, ich auch. Das ist Next Level Hip Hop. Maddie am Mic, yeah, dieser Shit Rock. Yeah, dieser Shit Rock, yeah, dieser Shit Rock, yeah, dieser Shit Rock, yeah. Für eine Welt, in der wir kuscheln und kämpfen. Lasst uns den Unsinn beenden.